Wenn der Herr, dein Gott, die Völkerschaften, zu deren Vertreibung du ausziehst, vor dir ausrottet, und du nach ihrer Vertreibung in ihrem Lande wohnst, so hüte dich wohl, dich durch ihr Beispiel zur Nachahmung verführen zu lassen, nachdem sie vor dir vertilgt worden sind, und dich nach ihren Göttern zu erkundigen, indem du fragst: Wie haben diese Völkerschaften ihre Götter verehrt? Ich will es auch so machen. So darfst du gegen den Herrn, deinen Gott, nicht verfahren. Denn alles Mögliche, was für den Herrn ein Greuel ist, den er verabscheut, haben sie bei ihrem Götterdienst verübt. Ja, sogar ihre Söhne und Töchter haben sie ihren Göttern zu Ehren verbrannt. Alle Gebote, die ich euch zur Pflicht mache, sollt ihr gewissenhaft beobachten, ohne etwas hinzuzufügen oder davon wegzulassen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder ein Mann, der Traumgesichter hat, auftritt und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, das dann auch wirklich seiner Ankündigung entsprechend eintritt und hierauf die Aufforderung an dich richtet: Lasst uns andere Götter verehren, die dir bisher unbekannt gewesen sind, und ihnen dienen. So sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Traumsehers kein Gehör schenken. Denn der Herr, euer Gott, will euch damit nur auf die Probe stellen, um sich zu überzeugen, ob ihr den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Seine Gebote sollt ihr beobachten und auf seine Weisungen hören, ihm dienen und ihm anhangen. Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Traumseher soll den Tod erleiden, denn er hat Abfall gepredigt von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt und dich aus dem Hause der Knechtschaft befreit hat, und ist darauf ausgegangen, dich von dem Wege abzubringen, auf dem du nach dem Gebote des Herrn, deines Gottes, wandeln sollst. Schaffe also das Böse aus deiner Mitte hinweg. Wenn dein Bruder, sogar dein Vollbruder, oder dein Sohn, oder deine Tochter, oder das Weib an deinem Busen, oder dein Freund, der dir so lieb ist wie dein eigenes Leben, dich insgeheim verleiten will, indem er dich auffordert: Lass uns hingehen und anderen Göttern dienen, solchen Göttern, die dir und deinen Vätern bisher unbekannt gewesen sind und die den Völkern rings um euch her angehören. Mögen diese in deiner Nähe oder fern von dir wohnen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. So sollst du ihm nicht zu Willen sein und nicht auf ihn hören, auch keinen Blick des Mitleids für ihn haben und keine Schonung gegen ihn üben oder seine Schuld verheimlichen, sondern sollst ihn unbedingt ums Leben bringen. Deine Hand soll die erste sein, die ihm den Tod gibt, und danach die Hand des ganzen Volkes. Und zwar sollst du ihn zu Tode steinigen, denn er ist darauf ausgegangen, dich vom Herrn, deinen Gott, abwendig zu machen, der dich aus Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft herausgeführt hat. Und ganz Israel soll Kunde davon erhalten und sich fürchten, damit keiner wieder etwas so Böses in deiner Mitte verübe. Wenn du von einer deiner Ortschaften, die dir der Herr, dein Gott, zu Wohnsitzen gibt, sagen hörst, es seien nichtswürdige Leute aus deiner Mitte hervorgegangen, die ihre Mitbürger mit der Aufforderung verführt haben: Lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, solchen Göttern, die euch vorher unbekannt gewesen sind, so sollst du eine genaue Untersuchung und sorgfältige Nachforschung anstellen. Und wenn die Sache sich dann in der Tat so verhält und ein solcher Greuel in deiner Mitte wirklich verübt worden ist, so sollst du die Bewohner der betreffenden Ortschaft mit der Schärfe des Schwertes schlagen, indem du an ihr und an allem, was in ihr ist, auch an ihrem Vieh den Bann mit der Schärfe des Schwertes vollstreckst. Dann sollst du alles in ihr Erbeutete auf dem dortigen Markte zusammenhäufen und die Ortschaften nebst der gesamten Beute als ein Ganzopfer für den Herrn, deinen Gott, verbrennen, und sie soll für immer ein Schutthaufen bleiben. Sie darf nie wieder aufgebaut werden. Und von dem Banngut darf nichts an deiner Hand hangen bleiben, damit der Herr von seiner Zornesglut wieder ablasse und sich dir gnädig erweise und infolge seines Erbarmens dich zahlreich werden lasse, wie er deinen Vätern zugeschworen hat, Wenn du nämlich auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst, indem du alle seine Gebote hältst, die ich dir heute zu befolgen gebiete, und das tust, was dem Herrn deinen Gott wohlgefällig ist. Ihr seid Kinder für den Herrn euren Gott. Darum dürft ihr euch wegen eines Toten keine Einschnitte ins Fleisch machen und euch über der Stirn nicht kahl scheren. Denn du bist ein dem Herrn deinem Gott geheiligtes Volk, und dich hat der Herr dein Gott aus allen Völkern, die es auf dem Erdboden gibt, zu seinem Eigentumsvolk erwählt. Du sollst nichts Greuelhaftes essen. Dies sind die Vierfüßler, die ihr essen dürft: Rind, Schaf und Ziege, Hirsch, Gazelle, Dammhirsch, Steinbock, Antilope, wilder Ochs und Bergziege. Und überhaupt alle Vierfüßler, die gespaltene Klauen haben, und zwar ganz durchgespaltene, also zwei Klauen, und die zugleich Wiederkäuer unter den Vierfüßlern sind, diese dürft ihr essen. Dagegen folgende dürft ihr von den Wiederkäuern und von denen, welche ganz durchgespaltene Klauen haben, nicht essen: das Kamel, den Hasen und den Klipdachs. Denn sie sind zwar Wiederkäuer, haben aber keine gespaltenen Klauen. Als unrein sollen sie euch gelten. Ferner das Schwein, denn es hat zwar gespaltene Klauen, ist aber kein Wiederkäuer. Als unrein soll es euch gelten. Vom Fleische dieser Tiere dürft ihr nichts genießen und ihre toten Leiber nicht anrühren. Von allen im Wasser lebenden Tieren dürft ihr alle diejenigen essen, welche Flossen und Schuppen haben. Diese dürft ihr essen, aber alle, welche keine Flossen und Schuppen haben, dürft ihr nicht genießen. Als unrein sollen sie euch gelten. Alle reinen Vögel dürft ihr essen. Folgende aber sind es, von denen ihr nichts essen dürft: der Adler, der Lämmergeier, der Bartgeier, die Weihe, der Habicht, die verschiedenen Falkenarten, alle Arten von Raben, der Strauß, die Schwalbe, die Möwe, alle Habichtarten, das Käuzchen, der Uhu, die Eule, der Pelikan, der Aasgeier, der Sturzpelikan, der Storch, die verschiedenen Arten der Regenpfeifer, der Wiedehopf und die Fledermaus. Auch alle geflügelten Insekten sollen euch als unrein gelten und dürfen nicht gegessen werden. Alles reine Geflügel dürft ihr essen. Von gefallenen Tieren dürft ihr nichts genießen. Dem Fremdling, der in deinen Ortschaften lebt, magst du sie zum Essen geben oder magst sie an Nicht-Israeliten verkaufen. Denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, geheiligtes Volk. Ein Böckchen darfst du nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Den ganzen Ertrag deiner Aussaat, alles, was dir auf dem Felde wächst, sollst du Jahr für Jahr gewissenhaft verzehnten, und sollst den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und Öls, sowie die Erstgeburten deiner Rinder und deines Kleinviehs vor dem Herrn, deinen Gott, an der Stätte, die er sich erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, verzehren, damit du den Herrn, deinen Gott, alle Zeit fürchten lernest. Wenn dir aber der Weg zu weit ist, so dass du, wenn der Herr dein Gott dich gesegnet hast, den Zehnten nicht hinbringen kannst, weil die Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu versetzen, zu weit von dir entfernt liegt, so mache den Zehnten zu Geld, nimm das Geld mit dir und begib dich an die Stätte, die der Herr dein Gott sich erwählen wird. Dort gib das Geld aus für alles, wonach dein Herz Verlangen tragen mag, für Rinder und Kleinvieh, für Wein und starke Getränke, überhaupt für alles, wonach dich gelüsten mag. Halte dann dort vor dem Herrn, deinem Gott, einmal und sei mit deinen Angehörigen fröhlich. Dabei vergiss auch die Leviten nicht, die in deinen Wohnorten leben, denn sie haben keinen eigenen Landbesitz und kein Erbteil gleich dir. Nach Verlauf von je 3 Jahren sollst du den gesamten Zehnten von deinem Ertrag in jenem Jahre für sich besonders nehmen und ihn in deinen Wohnorten abliefern. Dann sollen die Leviten, die ja keinen eigenen Landbesitz und kein Erbteil gleich dir haben, sowie die Fremdlinge und die Witwen und die Waisen, die in deinen Wohnorten leben, herbeikommen und sich satt essen, damit der Herr, dein Gott, dich segne bei all deinem Tun, bei allem, was du unternimmst. Nach Verlauf von 7 Jahren sollst du einen Erlass eintreten lassen, und mit dem Erlass soll es folgendermaßen gehalten werden. Jeder Gläubiger soll das Darlehen, das er seinem Nächsten gewährt hat, erlassen. Er soll seinen Nächsten und besonders seinen Volksgenossen nicht drängen, denn man hat einen Erlass zu Ehren des Herrn ausgerufen. Einen Nicht-Israeliten magst du drängen. Was du aber bei einem von deinen Volksgenossen ausstehen hast, sollst du aus deinem Besitz fahren lassen. Es sollte zwar keine Armen bei dir geben, denn der Herr wird dich in dem Lande, das er dir als Erbteil zum Besitz geben wird, reichlich segnen, wenn du nur den Weisungen des Herrn deines Gottes willig gehorchst, indem du dieses ganze Gesetz genau beobachtest, das ich dir heute gebiete. Denn der Herr, dein Gott, hat dir, wie er dir zugesagt hat, Segen verliehen, so dass du vielen Völkerschaften wirst leihen können, während du selbst nicht zu entleihen brauchst, und dass du über viele Völkerschaften herrschen wirst, während sie über dich nicht herrschen sollen. Wenn sich bei dir ein Armer, irgendeiner von deinen Volksgenossen in einer deiner Ortschaften in deinem Lande befindet, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du nicht hartherzig sein und deine Hand gegenüber einem armen Volksgenossen nicht verschließen, sondern sollst deine Hand für ihn weit auftun und ihm bereitwillig leihen nach Maßgabe des Bedürfnisses, so viel er nötig hat. Hüte dich wohl, in deinem Herzen den nichtswürdigen Gedanken aufkommen zu lassen. Das 7. Jahr, das Erlassjahr steht nahe bevor. Und sieh deinen armen Volksgenossen nicht mit unfreundlichem Blick an, so dass du ihm nichts gibst und eine Sünde auf dir lastet, wenn er den Herrn gegen dich anruft. Nein, du sollst ihm bereitwillig geben und dein Herz soll nicht in verdrießlicher Stimmung sein, wenn du ihm gibst. Denn um deswillen wird der Herr, dein Gott, dich in allem segnen, was du tust und unternimmst. Weil es an Armen inmitten des Landes niemals fehlen wird, darum gebe ich dir das Gebot. Du sollst deine Hand für deinen dürftigen und armen Volksgenossen in deinem Lande weit auftun. Wenn einer deiner Volksgenossen, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft, so soll er dir 6 Jahre lang dienen, aber im 7. Jahre sollst du ihn als einen Freien von dir entlassen. Und wenn du ihn freilässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen, sondern ihn gehörig ausstatten mit Gaben von deinem Kleinvieh und von deiner Tenne und von deiner Kälter. Von dem, womit der Herr dein Gott dich gesegnet hat, sollst du ihm geben, und sollst bedenken, dass du selbst einst ein Knecht in Ägypten gewesen bist und dass der Herr dein Gott dich aus der Knechtschaft befreit hat. Deshalb gebe ich dir heute dieses Gebot. Wenn er aber zu dir sagen sollte, ich möchte nicht von dir weggehen, weil er dich und die deinen lieb gewonnen hat, da er sich bei dir wohlfühlt, so nimm eine Frieme und durchbohre ihm damit das Ohr in die Tür hinein. Dann wird er für immer als Knecht in deinem Dienste bleiben. Und mit deiner Magd sollst du es ebenso machen. Du darfst keine Härte darin sehen, dass du ihn als einen Freien von dir fortgehen lassen musst. Denn er hat dir 6 Jahre lang doppelt so viel erarbeitet, als du einem Tagelöhner an Lohn hättest zahlen müssen. Und der Herr, dein Gott, wird dich dafür segnen in allem, was du unternehmen wirst. Jede männliche Erstgeburt, die bei deinem Rindvieh und deinem Kleinvieh zur Welt kommt, sollst du dem Herrn, deinem Gott, weihen. Du darfst keines von deinen erstgeborenen Rindern zur Arbeit verwenden und deine erstgeborenen Schafe nicht scheren. Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du und deine Familie es Jahr für Jahr an der Stätte verzehren, die der Herr sich erwählen wird. Wenn sich jedoch ein Fehler an ihm findet, so dass es lahm oder blind ist oder sonst einen hässlichen Fehler an sich hat, so sollst du es dem Herrn, deinem Gott, nicht opfern. In deinen Wohnorten magst du es verzehren, der Unreine und der Reine ohne Unterschied, wie das Fleisch der Gazelle und des Hirsches. Nur sein Blut darfst du nicht genießen. Auf die Erde musst du es wie Wasser fließen lassen.